Genügt es zu beichten, wenn man eine Sünde gegen das siebente Gebot begangen hat? Wer gegen das siebente Gebot gesündigt hat, für den genügt es nicht, nur zu beichten. Das natürlich schon, weil es eine Sünde ist. Sondern er muss alles, was ihm möglich ist, tun, um das fremde Gut zurückzugeben und den Schaden zu ersetzen. Die Restitution, die Wiedergutmachung. Das kann natürlich sehr weit gehen. Man muss wenigstens den festen Willen und Vorsatz haben, Wiedergutmachung zu leisten, das fremde Gut zurückzugeben, wenn es noch existiert und möglich ist, und einen Schaden, den er verursacht hat, auf irgendeine Weise, sei es nur durch Fehlerei, zu ersetzen. Diebstahl, Raub und so weiter, wo die mehrere schuldig machen, wo dann eben Hehler beteiligt sind alle zusammen verantwortlich, den Schaden zu ersetzen. Wenn es keiner machen will, ist der, der sich bekehrt und der beichtet, der Depper, der muss den Schaden ersetzen. So. Hätte nicht mit tun müssen. Ich kann jetzt sagen, also ich bin einer von 10, also ich muss nur ein Zehntel vom Schaden ersetzen, wenn er weiß, dass die anderen nichts tun. Dergleichen. Die Gerechtigkeit gegenüber den Geschädigten muss wiederhergestellt werden. Und wenn nur einer sich darum kümmert, dann muss er halt schauen, was das Ganze leisten kann. Pech gehabt. Ist auch immer so gehandhabt worden, mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen.